Hello. Hi, Martin. Heute nehme ich mal ein anderes Plugin. Thank you. Goodbye. Geht so. Also Saturia, das schmeißt nicht so die fetten Töne. Thank you. Salü. Schon wieder alle verjagt. Ja, das glaube ich auch. Uno spiele ich schon mal. Instrument ist gestorben, gibt's doch nicht. Voll abgekackt. CS80 Arturia. Habe ich noch irgend so ein Ding von? Crash. VST Crash. Crash. Was haben wir denn noch Gutes in der Liste hier? Jeden Tag den Prophet wird einem auch leid, obwohl er ist gut. Heute werden andere VSD-Plugins genutzt. Silent? Silent könnte ich mal. Ja. Obwohl er so trance-mäßig ist. Prophet Forces Silent von Lena Digital. Der ist immer schweinelaut. Der Prophet, der ist gut. Also das ist hier vom, ich weiß es nicht. Adam Fenbaker. Whoever this guy is. Oh, der Typ, der mag. Was? So, jetzt text ich. Du wirst nicht hier weiter zu. Text das Mikrofon aus. Ja, der Alan von Baker, der haut rein. Und der Silent sowieso, der ist immer so laut. Aber. Jo, er pustet, unwahrscheinlich. Ist der zu laut? Kommt aber nicht über in den roten Bereich, oder? Ja, andere Bank. Ohm Soundbank. Hört sich relaxed an. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Das ist nicht relaxed. Das jetzige Plugin hier, das Instrument nennt sich Scream Destroyer. Ich traue mich gar nicht zu drücken. Pass auf, der Scream Destroyer kommt jetzt hier. Oh! Nur Hardcore hier. Hardcore-Gemofa. Rob Lee.